Kommunistenkneipe. Der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, willkommen zur vierten Folge unseres kleinen Büchertischs. In diesem Format möchten wir euch ausgewählte Werke der marxistischen Literatur vorstellen. Heute nehmen wir uns das Buch vor, das sich einem der zentralen theoretischen und praktischen Konzepte der modernen Gesellschaft widmet, dem Marxismus. In dieser Folge sprechen wir über Marxismus von Georg Philbert, erschienen im Papirossa Verlag. Die Bücherreihe Basiswissen bietet kompakte Einführungen in Grundbegriffe der Politik, der Geschichte, der Gesellschaft und der Ökonomie. Ein unverzichtbares Werkzeug für den Einstieg in eine revolutionäre Perspektive. Der Autor Georg Philbert war von 1972 bis 2004 Professor für Politikwissenschaft an der Universität in Marburg und ist inzwischen Tresenstammgast bei uns hier in der Kommunistenkneipe. Ein bisschen befürchte ich, dass Georg stinksauer werden könnte, wenn ich sein ohnehin schon kompaktes Buch mit gerade mal 110 Seiten in unserem Kurzformat noch weiter reduziere. Denn ehrlich gesagt, wer ist schon so saublöd, einen ganzen wissenschaftlichen Zweig in so knapper Zeit vorzustellen? Tja, blöd genug, um sowas zu machen, das bin ich wohl und habe das hochgesteckte Ziel, nicht nur Interesse zu wecken, sondern euch Zuhörerinnen und Zuhörer einzuladen, tiefer in die theoretischen und historischen Grundlagen des proletarischen Kampfes einzutauchen. Starten wir mit dem, was die Genossen von Papirossa auf den Klappentext geschrieben haben. Da lesen wir: Häufig wird der Marxismus entweder als verehrungswürdiges Museumsstück akzeptiert oder als Stichwortgeber einer gescheiterten Politik angesehen. Das Kapital wird in einer neuen Marx-Lektüre zum Glasperlenspiel. Angeblich demonstriert es nur, wie der Kapitalismus funktioniert. Dagegen versteht Georg Philbert unter Marxismus erstens die historisch-materialistische Analyse von Ökonomie und Klassenverhältnissen, zweitens eine auf diese gestützte Theorie der Politik und drittens politische Praxis in der Perspektive einer Aufhebung der kapitalistischen Gesellschaft. Die marxistische Theorie hat nicht nur Geschichte gemacht, sondern war auch selbst historischen Wandlungen unterworfen. Sie wird verharmlost, wenn man ihr zentralen Anspruch, nämlich Umwälzung der bürgerlichen Gesellschaft, aus ihr herausbricht. Philbert betont die politisch-praktische Komponente des historischen Materialismus und versucht zu zeigen, inwieweit dieser Anspruch von 1848, gemeint ist das Erscheinungsdatum des Manifests der Kommunistischen Partei, bis heute eingelöst wurde und in Zukunft wieder zur Geltung kommen kann. In dem kleinen Buch und auch in der heutigen Folge betrachten wir nicht nur die theoretischen Grundlagen des Marxismus, sondern auch seine historischen Entwicklung, verschiedene Strömungen und auch seine heutige Bedeutung. Also, was ist Marxismus? Zu Beginn stellt Philbert klar, Marxismus ist keine abgeschlossene Theorie, sondern eine sich entwickelnde Wissenschaft. Er beruht auf drei zentralen Bestandteilen. Wie eben schon mal genannt und nochmal wiederholt, erstens der historisch-materialistischen Analyse von Ökonomie und Klassenverhältnissen. Zweitens einer daraus abgeleiteten Theorie der Politik. Und drittens einer politisch-praktischen Strategie zur Umwälzung der bestehenden Gesellschaft. Karl Marx und Friedrich Engels entwickelten diese Theorie als Antwort auf die gesellschaftlichen Widersprüche des Kapitalismus. Marx analysiert, wie Kapitalakkumulation, Profit und Klassenkampf in einer Gesellschaft, in der die kapitalistische Produktionsweise herrscht, funktionieren. Der Kapitalismus, so Marx, ist kein ewiges System, sondern eine historische Phase, die durch innere Widersprüche überwunden werden kann. Der gemeinsame Weg von Karl Marx und Friedrich Engels, die Entwicklung ihrer Theorie. Karl Marx und Friedrich Engels begannen ihre intellektuelle Laufbahn als Anhänger der Hegelschen Philosophie. Hegel war für seine dialektische Methode bekannt, nach der sich die Geschichte durch Widersprüche und deren Auflösung entwickelt. Marx und Engels übernahmen diesen Denkansatz, wandten sich jedoch von der idealistischen Geschichtsauffassung Hegels ab und entwickelten eine materialistische Dialektik. Bei Hegel lesen wir noch, dass die Realität eine Emanation des Geistes sei, wie er schreibt in der Phänomenologie des Geistes. Die Weltgeschichte, so erkannten sie, also sie, Marx und Engels, wird nicht von den Ideen bestimmt, sondern von den materiellen Bedingungen der Produktion und den daraus resultierenden Klassenverhältnissen. Wichtige Impulse erhielten sie durch die Auseinandersetzung mit Ludwig Feuerbach. Feuerbach kritisierte die religiöse Entfremdung des Menschen, blieb jedoch im Bereich der Philosophie stehen. Marx und Engels gingen einen Schritt weiter. Sie erkannten, dass nicht nur Religion, sondern die gesamte Gesellschaftsstruktur aus den materiellen Produktionsverhältnissen resultiert. Dies führte zur Formulierung des historischen Materialismus. Die gesellschaftlichen Verhältnisse werden durch die ökonomischen Grundlagen bestimmt und der Klassenkampf ist die treibende Kraft der Geschichte. Vieles dabei schon angelegt bei Feuerbach, wenn er sagt, die Menschheit als Gattungswesen. Dabei suchen Marx und Engels nach einem revolutionären Subjekt. Marx und Engels werden auch fündig für dieses Subjekt, das Proletariat. In der kapitalistischen Produktionsweise existieren zwei Hauptklassen. Die Bourgeoisie, die Produktionsmittel eben besitzt, und das Proletariat, das gezwungen ist, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Der doppelt freie Lohnarbeiter. Während das Proletariat anfangs nur eine Klasse an sich ist, also eine Gruppe mit gemeinsamen ökonomischen Interessen, wird es durch Bewusstsein und Organisation zu einer Klasse für sich, die aktiv ihre Interessen gegen die Bourgeoisie durchsetzt. Die Zusammenarbeit zwischen Marx und Engels begann 1842 bei der Rheinischen Zeitung, wo sie sich über den Publizisten Arnold Ruge kennenlernten. Bereits vor dieser Begegnung hatte Engels seine berühmte Schrift »Die Lage der arbeitenden Klasse in England« verfasst, eine bahnbrechende Analyse der industriellen Ausbeutung. Gemeinsam schrieben sie die Heilige Familie, eine Kritik an der spekulativen Philosophie der Junghegelianer, die sie als kritische Kritik verspotteten. Ein weiterer Meilenstein war ihre Antwort auf Proudhons Philosophie des Elends, die sie 1847 unter dem Titel »Das Elend der Philosophie« veröffentlichten. Hier prägten sie den berühmten Satz, etwas paraphrasiert, »Eine Klasse an sich wird zur Klasse für sich«. Gleichzeitig setzten sie sich mit Wilhelm Weitling und dem utopischen Sozialismus auseinander. Sie kritisierten seine moralischen Appelle an die Gerechtigkeit und betonten, dass die Befreiung des Proletariats nicht durch utopische Konzepte, sondern durch eine wissenschaftliche Analyse der materiellen Verhältnisse erreicht werden muss. 1847 wurde auf ihre Initiative hin der Bund der Gerechten, der entstanden ist aus dem Bund der Geächteten, in den Bund der Kommunisten umgewandelt. Im Auftrag dieser Organisation verfassten sie 1848 das Manifest der Kommunistischen Partei, das den berühmten Satz enthält, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Im gleichen Jahr brach die Revolution in Europa aus. Engels kämpfte aktiv im badischen Aufstand an der Seite der Revolutionäre, während Marx von Brüssel aus die Entwicklung analysierte. Die Revolution scheiterte, doch ihre Ideen lebten weiter und wurden zur Grundlage der internationalen Arbeiterbewegung. Nach dem Scheitern der Revolution von 1848-49 wurde die Bewegung brutal niedergeschlagen. Der Preußenprinz Wilhelm, der kathetischen Prinz und später Kaiser Wilhelm I., ließ die Aufstände blutig unterdrücken. Marx und Engels flohen nach England ins Exil, wo sie weiterhin theoretisch arbeiteten und auf die nächste Krise warten, die revolutionäre Prozesse ermöglichen könnte. Eine kleine Anekdote hierzu: Das Wappentier des Bundes der Kommunisten war ein Maulwurf. Wie dieser, der unermüdlich unter der Erde arbeitet und gelegentlich seine Maulwurfshügel aufwirft, beobachten Marx und Engels die historischen Entwicklungen und warten auf eine neue Möglichkeit des Klassenkampfs. Diese Maulwurfshügel symbolisieren die Krisen, die als Gelegenheit für revolutionäre Veränderungen dienen sollen. Im Londoner Exil befand sich mit ihnen, also mit Marx und Engels, auch Wilhelm Liebknecht. ein ehemaliger Kämpfer der Badischen Revolution, der später eine Schlüsselrolle in der deutschen Arbeiterbewegung spielen wird. 1869 gründete er zusammen mit August Bebel die Sozialistische Arbeiterpartei, SAP, in Eisenach, die sogenannten Eisenacher, die sich 1875 mit dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, dem ADAV, zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands zusammenschloss, dem Vorläufer der SPD. Marx und Engels kritisieren das Gotha-Programm dieser Vereinigung scharf in ihrer Schrift Kritik des Gotha-Programms, insbesondere aufgrund der Zugeständnisse an die Lassalleaner und deren ehernes Lohngesetz. Wer noch mehr über Wilhelm Liebknecht erfahren möchte, dem empfehlen wir unsere Folge mit Georg Fülbert im Gespräch zu Wilhelm Liebknecht, ein unterschätzter Revolutionär. Marx und Engels blieben nicht nur Theoretiker, sondern auch Praktiker. Sie analysierten weiter den Produktionsprozess und seine Auswirkungen auf den Klassenkampf. 1864 waren sie Mitbegründer der Internationalen Arbeiterassoziation, der sogenannten Ersten Internationalen, die als weltweite Organisation der Arbeiterbewegung diente. Doch innere Konflikte, insbesondere mit den Anarchisten Mikhail Bakunin, führten 1876 zur Auflösung der Ersten Internationalen. Die ökonomische Analyse des Kapitalismus: Lohn, Preis und Profit und das Kapital. Während ihrer Exilzeit in London setzten Karl Marx und Friedrich Engels ihre theoretischen Arbeiten fort. Ein entscheidender Meilenstein war Marx' Vortrag Lohn, Preis und Profit, den er 1865 im Generalrat der Internationalen Arbeiterassoziation hielt. Dieses Manuskript wurde erst 1898 von seiner Tochter veröffentlicht. Hier legte Marx in groben Zügen seine Mehrwerttheorie dar, die später in Das Kapital umfassend ausgearbeitet wurde. 1867 erschien schließlich der erste Band von Das Kapital. Marx hatte sich das Ziel gesetzt, die kapitalistische Produktionsweise wissenschaftlich zu analysieren, nicht moralisch zu verurteilen, sondern ihre innere Logik offenzulegen. Der berühmte erste Satz bringt es auf den Punkt. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Hier beginnt Marx' tiefgreifende Analyse der kapitalistischen Ökonomie. Er beschreibt, wie Reichtum in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht in Form von natürlichen Ressourcen oder Subsistenzproduktion erscheint, sondern als Warenproduktion, deren Wert auf gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit basiert. Die klassische politische Ökonomie hatte mit Adam Smith und David Ricardo bereits Elemente einer Arbeitswerttheorie entwickelt, konnte jedoch die Quelle des Profits nicht schlüssig erklären. Marx ging tiefer und zeigte, dass der Profit nicht aus dem Warentausch auf dem Markt entsteht, sondern aus dem Produktionsprozess selbst. Er erkannte, dass die menschliche Arbeitskraft eine besondere Ware ist. Sie hat die Fähigkeit, Mehrwert zu erzeugen, als sie selbst kostet. Der Mehrwert entsteht dadurch, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter mehr Arbeitszeit leisten, als für die Reproduktion ihrer eigenen Lebensverhältnisse notwendig wäre. Dieses Prinzip mündet in das Arbeitswertgesetz. Der Wert einer Ware bemisst sich nach der in ihr vergegenständlichten gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Doch damit ist der Kapitalismus nicht vollständig erklärt. Marx erkannte, dass der Mehrwert nicht einfach konsumiert wird, sondern wieder in den Produktionsprozess einfließt. Es gibt also eine notwendige und eine hinreichende Bedingung. Dies geschieht durch die zyklische Bewegung des Kapitals, die Marx in der berühmten Formel GWG' beschreibt. G, Geld, wird investiert, um Waren, W, insbesondere Produktionsmittel und Arbeitskraft, zu kaufen. Diese Waren werden im Produktionsprozess genutzt, um neue Waren herzustellen. Die neuen Waren werden auf dem Markt verkauft, wodurch mehr Geld und eben dieses Entstehen von G' erzielt wird, als ursprünglich investiert wurde. Erst durch diese fortlaufende Akkumulation wird Kapital zu einer eigenständigen sozialen Macht, die sich unaufhaltsam ausdehnt. Solange dieser Prozess funktioniert, reproduziert sich die kapitalistische Produktionsweise und dominiert die Gesellschaft. Doch woher kommt dieses Kapital eigentlich ursprünglich? Im letzten Teil des ersten Bandes behandelt Marx die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Er zeigt, dass das Kapital nicht aus fleißigem Sparen der frühen Bourgeoisie entstand, sondern durch brutale Enteignungsprozesse. Die Vertreibung der Bauern wird von ihrem Land, die Kolonialwirtschaft, Sklavenhandel und Kriege bildeten, die historische Grundlage für die Herausbildung des Kapitalismus. Marx beschreibt außerdem das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Mit zunehmender Kapitalanhäufung wächst die Kluft zwischen Kapitalisten und Proletariat. Die Konzentration und Zentralisation des Kapitals führt zu immer größeren Monopolen, während die Konkurrenz unter Kapitalisten die weniger erfolgreichen aus dem Markt drängt. Je ein Kapitalist schlägt viele tot. Diese Tendenz der Kapitalakkumulation führen zwangsläufig zu Krisen, die nicht nur wirtschaftlicher Natur sind, sondern auch das soziale Klassenverhältnis verschärfen. Mit Das Kapital schuf Marx eine Analyse, die die theoretischen Grundlagen des Kommunistischen Manifests von 1848 wissenschaftlich untermauerte. Die zentrale Einsicht bleibt: Die Widersprüche zwischen Bourgeoisie und Proletariat sind nicht moralischer Natur. Sie sind unversöhnlich. Und sie ergeben sich aus der Struktur der kapitalistischen Produktionsweise selbst. Damit legte Marx den Grundstein für das Verständnis, warum der Kapitalismus nicht ewig bestehen kann. Seine eigenen inneren Widersprüche treiben ihn unausweichlich in die Krise. Die weitere Entwicklung des Marxismus, von der Pariser Kommune bis zum Erbe von Marx und Engels. Zur Pariser Kommune von 1871 habe ich im Januar 2025 bereits eine eigene Zusammenfassung vorgestellt, in der wir das Buch von Florian Grams besprochen haben. Da werde ich in dieser Stelle nicht erneut ausführlich auf die Kommune eingehen. Doch klar ist, dass Marx und Engels diesen revolutionären Versuch genau analysierten und ihre theoretischen Schlüsse daraus zogen, die in späteren Werken weiter ausgearbeitet wurden, wie der Bürgerkrieg in Frankreich. Man könnte noch viele weitere Publikationen von Marx und Engels nennen und diskutieren, und das werden wir auch in anderen Folgen tun, doch unser kleiner Büchertisch gibt nur einen Überblick, eine erste Orientierung in der Fülle marxistischer Theorie und Literatur. 1883 stirbt Karl Marx, doch sein Werk bleibt unvollendet. Und es ist Friedrich Engels, der es sich zur Aufgabe macht, auf Grundlage des Nachlasses von Marx die weiteren Bände von Das Kapital herauszugeben. Engels veröffentlicht zwei weitere Bände, die wesentlichen Fragen beantworten, die Marx bereits im ersten Band anlegte. Der zweite Band von Das Kapital untersucht, wie sich das Kapital bewegt, wie es zirkuliert. Im Zentrum steht die Frage der Kapitalzirkulation zwischen verschiedenen Abteilungen der Produktion, vor allem der Konsumgüterindustrie und der Produktionsmittelindustrie. Rosa Luxemburg wird später ihre Imperialismustheorie maßgeblich auf diesen zweiten Band stützen und darin nach den Grenzen des Kapitalismus suchen. Im dritten Band, der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion, wird schließlich die zentrale Frage nach der langfristigen Entwicklungstendenz des Kapitals beantwortet. Marx analysiert hier den tendenziellen Fall der Profitrate, der aus der Konkurrenz zwischen Kapitalisten und der ständigen Notwendigkeit zur technischen Entwicklung resultiert. Ebenso behandelt er die Tendenz zur Monopolbildung, ein Phänomen, das später von Rudolf Hilferding in seiner Schrift Das Finanzkapital weiter ausgearbeitet wird. Hilferdings Analyse ist wiederum eine der Grundlagen, auf denen Lenin seine Imperialismustheorie entwickelt, die er in Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus darlegt. Lenin zeigt, dass der Kapitalismus in ein neues Stadium eingetreten ist, in dem sich das Bankenkapital mit dem Industriekapital zum Finanzkapital verschmelzen und die Welt in Einflusszonen unter den großen imperialistischen Mächten aufgeteilt ist. Engels stirbt am 5. August 1895 in London. Doch offensichtlich ist der Marxismus nach dem Ableben der beiden Hauptprotagonisten alles andere als abgeschlossen. Im Gegenteil, die erste Kohorte der nächsten Generation marxistischer Theoretiker scharrt bereits mit den Hufen, bereit, die Theorie weiterzuentwickeln, an neue Bedingungen anzupassen und in die Praxis zu führen. Der Erste Weltkrieg selbst bestätigt auf blutigste Weise die Analysen marxistischer Theoretiker über die Krisentendenzen des Kapitalismus. Doch aus den Kriegswirren entstand auch eine neue revolutionäre Welle. Im Februar 1917 stürzte eine bürgerliche Revolution in Russland, das Zarenreich. Doch die bürgerliche Regierung unter Kerensky erwies sich als unfähig, die drängenden sozialen Fragen zu lösen. Im Oktober des gleichen Jahres griffen die Bolschewiki unter Führung Lenins in die Ereignisse ein und stürzten die provisorische Regierung. Die Oktoberrevolution begann. Sturm auf das Winterpalais. Marxistische Theorie ging bislang davon aus, dass eine proletarische Revolution in hochentwickelten kapitalistischen Ländern stattfinden würde. Das war die Geschäftsgrundlage. Doch Russland war 1917 noch ein ökonomisch eher rückständiges Land mit einer schwach ausgeprägten kapitalistischen Produktionsweise und einer dominierenden Bauernschaft. Trotz des Sieges der Revolution in Russland blieb die erhoffte sozialistische Revolution in anderen europäischen Ländern aus. Das wohl entscheidendste Ereignis des 20. Jahrhunderts für die internationale Arbeiterbewegung. Eben dieses Ausbleiben anderer sozialistischer Revolutionen. Die gescheiterte Novemberrevolution in Deutschland 1918, die von den Kieler Matrosen initiiert wurde, und die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg im Januar 1919 führten zur endgültigen Festigung der bürgerlichen Herrschaft unter Ebert, Noske und Scheidemann. Die deutsche Revolution wurde niedergeschlagen und damit wurde auch die revolutionäre Welle in Europa erheblich geschwächt. Lenin stand nach dem Friedensdiktat von Brest-Litowsk vor der Herausforderung, den ersten sozialistischen Staat in einem wirtschaftlich wenig entwickelten Land oder wenig kapitalistisch entwickelten Land aufzubauen. Die Hoffnungen auf eine baldige internationale Revolution hatten sich zerschlagen und die Bolschewiki mussten ihre Strategie anpassen, um in den Gegebenheiten umzugehen, die nun vor ihnen lagen. Der Realsozialismus und die Herausforderungen des 20. Jahrhunderts. Nach der Oktoberrevolution stand die junge Sowjetmacht vor der Herausforderung, in einem isolierten sozialistischen Staat zu überleben. Der Marxismus war von einer internationalen Perspektive ausgegangen. Arbeiter aller Länder, vereinigt euch. Doch nun musste der Sozialismus in einem einzelnen Land aufgebaut werden. Lenin reagierte 1921 auf 4 Jahre der kriegerischen Auseinandersetzung mit der Konterrevolution, mit der neuen ökonomischen Politik, NÖP, einer teilweisen Rückkehr zu marktwirtschaftlichen Elementen, um die kriegsverwüstete Wirtschaft wieder anzukurbeln. Doch mit Stalins Machtantritt nach Lenins Tod 1924 wurde diese Politik bald aufgegeben, zugunsten einer forcierten Industrialisierung und Kollektivierung der Landwirtschaft. Die stalinische Ära war geprägt von großem wirtschaftlichen Fortschritt, aber auch von innerparteilichen Säuberungen und der brutalen Verfolgung politischer Gegner, bei denen viele alte Bolschewiki ermordet wurden. Währenddessen wuchs die faschistische Bedrohung in Europa, vor allem schon in Italien ab 1922, und der klaren antikommunistischen Ausrichtung der Fasci Combattimento und der Partizio Nazionale Fascista unter Mussolini. An dieser Stelle muss ich leider aus zeitlichen Gründen auf eine ausgiebige Darstellung von Antonio Gramsci verzichten, der natürlich einen ganz eine ganz wichtige Rolle eingenommen hat in der Geschichte des Marxismus. Nicht nur als praktischer Politiker, als Vorsitzender der Kommunistischen Partei in Italiens, sondern auch als glänzender marxistischer Theoretiker, der einen nicht zu überschätzenden Beitrag mit seinen Gefängnisheften in die Entwicklung des Marxismus eingetragen hat. 1941 überfielen die deutschen Faschisten die Sowjetunion und die Rote Armee trug die Hauptlast im Kampf gegen den Faschismus. Mit enormen Opfern wurde die Wehrmacht bis nach Berlin zurückgeschlagen, wo 1945 die rote Fahne auf dem Reichstag wehte. Der Sieg über den deutschen Faschismus festigte die Rolle der Sowjetunion als Machtfaktor. Doch bereits kurz nach dem Krieg begann der Kalte Krieg, in dem sich der Warschauer Pakt unter sowjetischer Führung den westlichen NATO-Mächten gegenüberstellte. Deutliche Signale der Konfrontation sendete Harry S. Truman aus dem Weißen Haus, nicht nur in Form seiner Truman-Doktrin, sondern wie die Sowjetunion die Atomschläge in Hiroshima und Nagasaki zu werten hatte, bestimmte den weiteren Verlauf der sogenannten Blockkonfrontation. Parallel entstanden weltweit weitere sozialistische Staaten. 1848 wurde die Volksrepublik China unter Mao Zedong gegründet, die sich vom sowjetischen Modell in vielen Punkten und Aspekten abgrenzte. In den 50er, 60er Jahren folgten sozialistische Revolutionen in Vietnam, in Kuba unter Fidel Castro und Che Guevara, sowie in Jugoslawien unter Tito. Das einen eigenständigen, von Moskau unabhängigen Weg einschlug. Die 1980er Jahre brachten mit der Perestroika und Glasnost unter Gorbatschow eine Reformpolitik, die die Sowjetunion nicht mehr stabilisieren konnte. 1991 brach die UdSSR zusammen. Doch das bedeutete keineswegs das Ende des Marxismus. Die Kämpfe um eine gerechtere Weltordnung gingen weiter und in vielen Teilen der Welt bleibt der Marxismus eine lebendige Kraft. Zu diesem konkreten historischen Teil des Endes der Sowjetunion haben Flo und ich mit Reinhard Lauterbach gesprochen, als wir ihn zu seinem Buch interviewten, Das lange Sterben der Sowjetunion. Doch ist der Marxismus nun am Ende? Da die SU verschwunden ist, spielt der Marxismus da noch eine Rolle? Absolut. Und deshalb hört er ja auch die Kommunistenkneipe. Ich möchte den kleinen Büchertisch heute beschließen mit einem Auszug aus Georg Filberts Buch und seinem letzten Kapitel Wirkungen und Zukunft, um zu zeigen, dass die Ideen von Karl Marx und Engels nach wie vor aktuell sind und äußerst lebendig. Außerdem möchte ich noch auf das Beispiel hinweisen der Aktualität und Nils Fröhlich benennen, der mit seinem Werk die Aktualität der Arbeitswerttheorie auf Grundlage wichtiger, anderer Theoretiker, die ich aus Zeitgründen nicht näher eingehen kann, die Richtigkeit der Arbeitswerttheorie gegenüber der Grenznutzentheorie herausgearbeitet hat. Außerdem Cockshott und Cottrell, die mit ihrem Buch Alternativen aus dem Rechner auch den Marxismus tagesaktuell machen. Es gäbe noch viel zu sagen, aber jetzt möchte ich aus dem Buch die letzten Seiten vorlesen. Wirkungen und Zukunft. Unbestritten ist, dass der Marxismus eine der zentralen Wirkungsmächte des 20. Jahrhunderts war, auch wenn der Zusammenhang des politisch-militärischen Machtfaktors der Sowjetunion, auf den dies weithin zurückzuführen ist, mit dem historischen Materialismus von Karl Marx und Friedrich Engels immer wieder in Frage gestellt wurde. Ohne den Staatssozialismus wäre die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Theorie zweifellos geringfügiger ausgefallen. Auch vor 1917 erfolgte die Beschäftigung mit Marx' Werk schon unter Berücksichtigung einer Machttatsache. Der damals immer stärker werdende Arbeiterbewegung. Mögen diese Voraussetzungen revidierbar gewesen sein, so gilt dies nicht für die wissenschaftliche Revolution, die der historische Materialismus bedeutete. Die Konstatierung der Priorität der materiellen Lebensbedingungen vor dem sogenannten Überbau. Das gesamte bürgerliche Denken des 20. Jahrhunderts von Max Weber und Jürgen Habermas ist gerade dort, wo es sich davon abzusetzen sucht, undenkbar ohne diese vorgegangene Umwälzung. Dies ist nicht nur eine Referenz vor vergangenen Leistungen. Die Befunde des Marxismus von der weltweiten Durchsetzung des Kapitalismus, seiner unvermeidlichen Krisenhaftigkeit, der Überakkumulation und der gesellschaftlichen Polarisierung betreffen die Gegenwart und die Zukunft. Selbst das Scheitern des Staatssozialismus und die unverkennbare Schwäche einer revolutionären Theorie und Praxis der Politik sind am ehesten mit den Instrumenten des historischen Materialismus zu erklären. Seit Karl Marx 1859 in seinem Vorwort zu seiner Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie konstatierte, dass den Kapitalismus überwindendes Handeln erst in der Überreife der Produktions- und Lebensweise voll wirksam werden kann. Ich hoffe, ich habe euch mit dem kleinen Büchertisch mit der heutigen Folge den Marxismus noch mal ein bisschen schmackhaft machen können und für eine weitergehende Auseinandersetzung mit dem Marxismus. Es gibt natürlich unheimlich viel Literatur, die ich hier gar nicht in Gänze auch nur auflisten könnte. Und wenn ihr noch relativ in Anfang steht mit der Begegnung mit marxistischer Literatur, kann ich nur empfehlen, sucht euch einen guten Lesekreis, sucht euch auch am besten ältere Genossen, die schon einiges von der Literatur verarbeitet haben. Das hilft immer, die Diskussion mit Genossen, die einfach marxistische Theorie schon sich länger mit auseinandersetzen. Ansonsten, ich freue mich über eure Kommentare, über all die Hinweise, was ich nicht erwähnt habe, was notwendig gewesen wäre, noch zu nennen und was ich hier nicht mit reingetragen habe. Und ich freue mich auch schon auf den Anschiss vom Georg. Und bis zum nächsten Mal beim kleinen Büchertisch. Ciao! Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt uns eure Solidarität mit einem Like und hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren. Seid auch beim nächsten kleinen Büchertisch dabei, wenn wir zusammen ein weiteres Werk für den gemeinsamen Kampf um Befreiung analysieren. Bis zur nächsten Folge.